Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere vorletzte Sendung in diesem Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Christine. Und Christine ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ja. Hallo Christine, um was geht's? Es geht darum, dass ich einen Mann suche. Du bist ein Mann? Genau, einen voll doofen Supermann suche ich. Was? Einen voll doofen Supermann? Nein, einen treu doofen Supermann. Ich habe immer nicht verstanden. Treu doofen Supermann. Ein treu doch? Ich dachte, ich höre nicht, einen treu doofen Supermann. Ja, ich habe momentan unheimlich viele Probleme mit einem Mann kennenzulernen, der eben halt alles das toleriert, was ich eben halt bin. Ich bin eine Zicke, bin animationssüchtig, sprich mit Parkplatzbesuchen und sonstiges. Und wie, was? Oh, wie? Animationssüchtig mit Parkplatzbesuchen? Ja. Das wollen wir übersetzen, was das bedeutet. Also ich animiere gerne auf Parkplätzen. Das heißt, ich mache da jetzt keinen Live-Sex oder sonstiges. Ich verführe gerne meinen Partner so weit auf dem Parkplatz, wenn Zuschauer dort vorhanden sind, bis die Leute dann rundum uns herum stehen, nackt, wild wichsend. Das sagen wir jetzt nicht hier im Radio und im Fernsehen. Es ist 1 Uhr nachts, das hört doch keiner mehr zu. Das glaubst du. Also eine exhibitionistische Frau bist du. Ja. Eine Zicke, eine exhibitionistische Frau, die sich gerne zeigt. Hm? Nee, ich zeige gerne das, was ich vor mir stehen habe. Eben halt den Mann. Ich kleide ihn aus auf dem Parkplatz, führe ihn vor. Ach, du bleibst angekleidet währenddessen? Natürlich. Ach, natürlich. So. Aha. Und ich stehe eben halt drauf, den Mann in meiner Hand zu haben, das zu machen, was ich möchte. Und Ist schon ein bisschen eigenwillig. Ja, natürlich. Ja, ist schon ein bisschen eigenwillig. Was noch? Was gibt es noch für Besonderheiten bei dir? Besonderheiten? Oh Gott. Ja, ich bin normalerweise ein ganz normaler Mensch, stehe total im Berufsleben und sonstiges. Darf ich fragen, was du vom Beruf machst? Hotelfachangestellter. Hotelfachangestellte. Mhm. Aber es ist eben halt super schwer. Also ich hatte mir vor einem Dreivierteljahr mit meinem Freund eben halt die Beziehung verschätzt. Weil ich eben halt immer dasselbe gemacht habe, nie was Neues. Und du bist immer mit dem Freund auf Parkplätze gefahren? Hast deinen Freund dann ausgezogen, oder? Das gar nicht. Die Allüren, die habe ich erst vor kurzem irgendwie entdeckt. Also ach so, das ist ganz frisch. Die Parkplätze gab es schon früher, aber da sind wir eben halt immer mit Kollegen hingefahren. Mhm. Aber haben eben halt nur zugeschaut und ich fand das da schon sehr interessant. Ja. Und, jetzt habe ich ich habe einen kleineren Mann kennengelernt, der eben halt auch ein Auto hatte. Einen kleineren Mann? Ja, der ist eine 1,66 groß. Ach so, ja. Und mit dem bin ich dort eben halt hingefahren, hatte eben halt gesehen, dass da jemand auch auf diesem Parkplatz stand, dem halt zuschauen wollte. Und dann fing ich eben halt an ihm rumzufummeln, an meiner besten Freundin rumzufummeln, an deren Freund. Und das hat mich super angetört. Also wir halten das nochmal fest. Du bist die Aktive und du bist die Auszieherin. Genau. Du zeigst von dir gar nichts und an dir darf man bei dieser Parkplatz-Session auch nichts machen. Ja doch, man darf mich schon anfassen, aber halt ausziehen, das mache nur ich. Ach so, aber irgendwann bist du auch mal ausgezogen, oder wie? Nee. Wenn, nur im Auto, aber passieren tut dort nichts. Also sexueller Verkehr, Sexverkehr oder so gibt's gar nicht von meiner Seite. Also, so weit offen bin ich da noch nicht. Vielleicht kommt das noch, aber... So, jetzt suchst du einen, wie du es anfänglich sagtest, einen treu doofen Mann. Ja, einen ganz lieben. Warum treu doof? Kein Mensch auf der Welt sucht doch eigentlich einen treu doofen Partner. Doch, ich möchte ja auch nicht betrogen werden. Ich möchte das ja nur mit diesem einen Partner irgendwie nachvollziehen. Ja gut, deswegen muss der doch nicht treu doof sein. Es kann doch ein toller Partner sein, mit dem du so diese Ebene findest. Ja, treu doof ist ja gleich so eine Bewertung, wo letztendlich schon inne wohnt, dass das Ganze irgendwann kaputt geht, weil du den verachtest oder weil du den langweilig findest. Nee, das überhaupt nicht. Ich finde das ja gerade interessant, wenn er dann, also ich hatte das so in meiner Beziehung gehabt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, saß er weint hier und hatte das alles auf sich aufgenommen. Und das fand ich schon super geil. Das hat mich irgendwie so. Ach so, einen möchtest du. Du möchtest so einen, der sich dir immer unterordnet, der devot ist im Prinzip? Ja, aber nur in leichten Zügen. Also in der Öffentlichkeit sein Mann steht, nur wenn es dunkel wird, eben halt das macht, was ich will. Aha. Also Christine, da wirst du sicher schwer haben, da jemanden zu finden, wer so drauf ist wie du. Ja, und dann deswegen habe ich ja bei dir angefangen. Ja, ich habe das schon durchaus verstanden. Wie lange suchst du denn jetzt schon? Seit einem Dreivierteljahr. Seit einem Dreivierteljahr. Und mit dem Freund vorher lief es ja so ähnlich ab, wie du gerade erzählt hast. Wie lange warst du mit dem zusammen? Ungefähr ein Jahr. Ungefähr ein Jahr. Also die Parkplatzgeschichte lief nicht so ab, das habe ich schon verstanden, aber so von der Veranlagung her. Warst du denn immer so eine, du hast es ja gerade selbst gebraucht, den Begriff, deswegen erlaube ich ihn mir auch zu benutzen. Warst du immer so eine Zicke schon? Eine Zicke in Anführungszeichen. Natürlich. Eine dominante Person. Eine dominante Person. Ich war immer diejenige, die ganze Truppe anführen musste und sagen musste, heute geht's dahin und dahin. Das ist ein... Aber Christine, ist da nicht letztendlich doch die Sehnsucht so ganz tief in dir nach einem gleich starken Partner? Ja, ich habe ja nicht gesagt, er muss komplett so sein. In der Öffentlichkeit soll er ja hinter mir stehen, nicht vor mir. Ja. Ja, und im Teil abends, wenn es dunkel wird, soll er halt vor mir stehen, vor mir knien, je nachdem, wie ich gerne in dem Moment hätte. Na gut, aber wenn du sagst, treu doof und der soll da sitzen und heulen und alles auf sich nehmen, das kannst du vor seiner Person Respekt haben? Selbstverständlich, weil die Beziehung soll ja eigentlich gleichgestellt sein. Mhm. Nur eben halt, wenn dann mal was ist, wo ich dann dickköpfig bin, dann bitteschön soll der Partner das dann schon auf sich aufnehmen. Ja. Ich zeige es natürlich dann auch mit einer gewissen Dankbarkeit, weil ich mache das dann meistens hintenrum, damit ich lecker essen oder sonstiges. Aber eben halt offiziell müsste er schon... So, ich würde mal gerne jetzt so eine Blitzumfrage machen, wenn das ginge, so per Knopfdruck. Die Männer, die jetzt zuhören, ob denen das sympathisch ist, ob die das anmacht, was du sagst, oder ich ob bin die, ein ganz liebes Mädchen. Oder ob die, oder ob die sagen, nee, bleib mir weg mit so einer. Ich weiß es nicht. Ich tippe mal. Also so von meiner Intuition her würde ich sagen, dass die meisten sagen, bleib mir weg mit so einer. Ja, ich bin ja nicht immer so schlimm. Es gibt ja nur gewisse Zeiten. Also ich kann auch eine ganz normale sein. Ja. Das sollte auch, denke ich mal, so sein, dass wäre ja, ein kranker Mensch. Aber das Gift ist parat, ne? Das kann blitzschnell irgendwie in Aktion treten. Wieso finden das Männer so abstoßend, wenn da eine Frau die Zügel in die Hand nimmt und eben halt auch Sex im Freien mag oder sonst wie allein hat? Nein, das finden die Männer natürlich toll. Ja, aber das habe ich doch. Aber die Männer wollen natürlich nicht die treu doofen sein, ne? So wie du sie dir wünschst. Ja, treu doof ist jetzt ein blöder Ausdruck. Ich habe das eigentlich nur zusammengeführt, dass er eben halt mir gehört. Ja. Dass das eben halt eine Beziehung sein soll und nicht irgendwie, verstehe. Ja, ich gehe da mal dahin und mal dahin. Also, du suchst einen Mann, einen treu doofen Mann, so wie du es gerade definiert hast. Ja, mein Aufruf bei doof. Deiner. Und bist jetzt nach einem Dreivierteljahr gebeutelt und zermürbt und hast dir überlegt, ich muss jetzt bei Domi anrufen. Da gucken viele Männer zu. Vielleicht ist der eine oder andere dabei. Also ihr Treu-Doven, wenn euch die Christine gefallen hat, dann schreibt uns oder faxt uns. Faxt uns unter 0800 5678 110. Wir bringen euch gerne zusammen und würden dann auch gerne irgendwann nochmal mit dem einen oder mit der anderen reden, was raus geworden ist. Jürgen, ja. Darf ich dann noch erwähnen, der sollte über 1,80 groß sein, korpulente Mädels mögen, weil ich einfach... Was? Korpulente. Ich bin ein fülliges Mädchen, bin 1,76 groß, aber bin ein hübsches Mädchen. Ein hübsches Mädchen. Ja. Darf ich fragen, wie schwer du bist? Um die 100 Kilo. Um die 100 Kilo? Ja, bei 1,76 geht das, ja. Ja, aber ein drahles Mädchen, ne? Natürlich. Ja. Ich habe überall ein bisschen mehr, aber nicht zu viel. Ja. Aus welcher Gegend kommst du, wenn ich das noch fragen darf? Aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet. Das sollte er dann auch. Das sollte er natürlich auch, damit die Anfahrtswege nicht so weit sind. Und er sollte ein Auto haben, weil ich habe keinen. Natürlich, für die Parkplatzbesuche, ne? Ist mir schon klar. Genau. Ja, liebe Christine, wir drücken den Daumen. Danke. Oder die Daumen. Vielleicht kütt ja dabei was rum, ne? Ja, und dir und deiner Redaktion wünsche ich natürlich schöne Weihnachten. Danke, wünsche ich dir auch einen guten Rutsch. Lasst euch toll beschenken und ich hoffe natürlich, dass ich zu Weihnachten dann auch irgendwas unterm Baum. Vielleicht klappt es ja so schnell, dass du nächste Woche zu Heiligabend schon so einen Mann hast. Durch unsere Hilfe, vielleicht. Das wäre super. Ne? Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Freie Themennacht heute. Das ist die vorletzte Sendung in diesem Jahr. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Jetzt bin ich verbunden mit Ralf und Ralf ist 32 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Domian. Ralf, was ist dein Thema? Was geht es? Ja, mein Thema. Also mein Problem ist, das heißt Problem. Ich weiß mit meinen 32 Jahren gar nicht, wieso meine sexuelle Gesinnung wirklich ist, weil ich stehe wahnsinnig auf Sex mit Transsexuellen. Mit Transsexuellen? Ja. Ach, das ist ungewöhnlich. Auf der anderen Seite hege ich aber auch in mir ganz tief, was heißt ganz tief, also ganz innig diesen Wunsch, auch eine feste Beziehung mit einer Frau einzugehen und auch dementsprechend früher oder später auch mal richtig eine Familie halt mit Kindern auch zu gründen. So, jetzt Jetzt erklär erstmal bitte, was genau du mit Transsexuellen meinst, was du darunter verstehst. Also, du meinst jetzt keine Transvestiten, ne? Nein, Männer, keine Transvestiten. Also keine Männer, die sich als Frauen anziehen. Nein. Sondern, erklär selbst. Also richtig Transsexuelle, die auch dementsprechend weibliche Körperformen haben. Ja. Also auch ausgebildete Brüste durch Hormonbehandlung oder auch durch Implantate. Also es sind im Prinzip Menschen, die im falschen Leib gefangen sind, ne? So kann man das ja auch ernst definieren. Ja, ob sie jetzt selber das alles so von, also so die ich kennengelernt habe, sind also... Ich habe nur Prostituierte, Transsexuelle kennengelernt. Gut, aber es sind Männer von Geburt aus Männer. Genau. Die sich dann die im Umwandlungsprozess zu einer Frau stehen. Genau. Könnte man so sagen, dass die schon vielleicht durch Hormonbehandlung einen Busen haben. Genau, genau. Ja. Die Stimme dementsprechend angeglichen ist. Ja. Auch sehr weibliche Gesichtszüge haben. Und das ist auch so die Voraussetzung. Sie müssen also, wie er es muss auf jeden Fall sehr weiblich sein. Das ist also Grundvoraussetzung. Ja. Ich habe also auch schon versucht, um direkt meine Gesinnung irgendwie rauszufinden, ob ich jetzt schwul bin, ob ich jetzt bisexuell bin. Ja. Habe ich auch mal versucht, über das Internet einfach mal so ein Blind Date Treffen zu machen mit einem Mann. Mhm. Es ging nicht. Ich fand es abstoßend. Achso, das interessiert dich nicht. Das hast du einfach mal so aus Selbsterfahrungsgründen mal gemacht. Ja. Nun ist es aber so, dass diese Menschen, auf die du stehst, sehr weibliche Züge haben, wie du sagst, aber dennoch einen Penis haben. Dennoch einen Penis haben. Wie geht denn das im Bett, wenn du mit diesen Menschen sexuell in Kontakt gerätst? Ja, das ist ja gerade das, was mich so antönt, dass sie also noch, also diese, heißen ja im Fachjargon heißen ja diese Pre-Op, also vor der Operation, dass sie also unten, es gibt ja welche, die machen komplett Operationen, also unten auch im unteren Bereich, im Genitalbereich, die Operation vollzogen wird und das ist also bei mir gerade so der Reiz. Aber wenn du keine homosexuelle Tendenz eigentlich hast, muss dich das doch abtören, wenn du dann mit einem Penis konfrontiert bist im Nee, gar nicht. Das ist nicht. Ja, das ist ja das, was mich so ein bisschen, was heißt nicht so ein bisschen, was mich ganz gewaltig so ein bisschen aus der Bahn schmeißt. Ja, vielleicht ist es gerade die Kombination, dass da ein Mensch ist, der einen Busen hat und eben einen Penis. Vielleicht ist genau diese Kombination für dich der Thrill, den du brauchst. Könnte das sein? Aber mit dieser Konstellation kann ich mich nicht vorschlagen. Das ist allerdings wahr. Wie ist denn das? Wir haben schon sehr viele transsexuelle Menschen erzählt, die als Männer geboren wurden, dass aufgrund der Hormonbehandlungen der Penis und die Hoden verkümmern, dass die kleiner werden. Das hatte ich eigentlich auch immer gedacht, aber ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht die Hormonbehandlung nicht stattgefunden hat, dass also du sagtest auch anfangs, das sind Männer, die im falschen Körper gefangen sind. Ich denke mal, es sind teilweise Prostituierte aus Dritte Weltländer, aus Südamerika, Brasilien oder aus Asien, die hier in Deutschland, ob es Köln, Hamburg oder Berlin ist oder auch im Ruhrgebiet, die ich dann aufsuche. Ja. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt die jetzt irgendwelche körperlichen Probleme haben, sondern ich denke wirklich, dass die das... Wir müssen jetzt nicht über die Leute reden. Nein. Also ich weiß von vielen Gesprächen mit Trans, mit Menschen, die eine transsexuelle Identität haben, dass die das schon so ausdrücken. Aber wir reden ja über dich jetzt und deine Gefühle. Genau. Also du bist dann schon konfrontiert mit einem durchaus normal ausgewachsenen Penis. Ja. Ja. Der auch steif wird. Ja. Und den packst du auch an. Ja. Und wir vorziehen auch Oralsex. Auch Oralsex? Auch Analsex? Nein. Das nicht? Mhm. Du bist jetzt 32 Jahre alt. Ja, wann hast du zum ersten Mal diese Affinität bemerkt bei dir? ich habe schon durch so ganz normales Surfen im Internet einige Seiten mal aufgemacht. Dann fing es an, dass ich mir mal eine Videothek mal Filme ausgeliehen habe. Mhm. Ich fand es anfangs auch abstoßend irgendwie, bis ich dann mal, wie gesagt, mir mal so ein bisschen die Bilder angeguckt hatte und dann den Film angeschaut hatte. Und dann vor 2 Jahren war das, da hatte ich geschäftlich in Berlin zu tun gehabt. Mhm. Da hatte ich mich dann vorher dann bezüglich einer Adresse erkundigt. Mhm. Und habe dann diese Person dann aufgesucht. Und, ach so, also erst vor 2 Jahren, die erste Erfahrung Jahren, hast erste du erst sexuelle Erfahrung. Ja, war das ein Mensch, der im Prostituiertenmilieu gearbeitet hat? Ja. Gab es denn jetzt in diesen 2 Jahren, wie viele sexuelle Kontakte mit transsexuellen Menschen hattest du in diesen 2 Jahren schon? Jetzt? Ungefähr? 20, 25? Doch schon so viel. Mhm. Ja. Waren es immer Menschen aus dem Rotlichtmilieu oder hast du... Ja, ja. Ja, es ist hier bei uns in der Gegend, wo ich herkomme, halt nicht unbedingt an der Tagesordnung, dass transsexuelle Personen hier über die Straße laufen. Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, dass du dich in eine transsexuelle Person auch wirklich verliebst? Dass es also über die sexuelle Attraktion hinaus auch geht? Die Frage haben wir auch schon mal gestellt. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich denke, da sind ja schnell dann meine Grenzen dann auch irgendwo aufgezählt, weil irgendwo ich werde ja auch sexuell stimuliert durch eine richtige Frau. Und was heißt die Frage, wie ich das miteinander vereinbaren kann? Und es geht, man kann es nicht miteinander vereinbaren. Wenn ich eine Familie gründen möchte, dann kann ich nicht nebenbei meine sexuellen Neigungen noch nachgehen. Klar, wenn du eine Familie im traditionellen Sinne gründen möchtest und Kinder haben möchtest, kannst du das natürlich nicht mit einem transsexuellen Menschen haben. Das ist völlig klar. Du hast gerade gesagt, ich würde da an meine Grenzen stoßen. Ist das so eine Grenze, der Wunsch, eine Familie haben zu wollen? Oder hättest du auch gesellschaftliche Ängste? Ich meine, das ist ja schon eine Tabuzone, mit einem transsexuellen Menschen vielleicht eine nähere Beziehung zu haben. Würdest du dich schämen? Da man diesen Personen das äußerlich gar nicht ansieht, sowohl von der Bewegung, vom Aussehen als auch vom Körperbau her. Ja. Und ich nicht unbedingt mit diesen Personen halt auch mich öffentlich nackt zeigen würde. Ja, in die Sauna gehst oder so, ja. Denke ich mir mal, dass ich da so... Ja, das ist nicht das Problem. Habe ich kein Problem. Hast du nur Kontakte außer diesem einen Versuch mit Frauen gehabt? Heterosexuelle Beziehungen habe ich auch gehabt. Ja, also ganz normal eigentlich. Bist du dann 30. Lebensjahr? Ja. Jetzt, auch letztens noch. Ich hatte auch letztens vor 2 Monaten noch eine kurzweilige Beziehung ging 4 Wochen, ging das vielleicht. Ja. So, jetzt ist das, wie könnte man das aktuelle Problem im Moment ausdrücken? Am Anfang des Gesprächs. Ich weiß nicht, was ich bin. Du weißt nicht, was ich bin. Nicht Fleisch, nicht Fisch, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist das Problem. Ich meine, ich schäme mich nicht, zu sagen, okay, ich bin bisexuell, weil ich ja halt auch diesen Oralsex vielleicht mit Personen mache. Aber ja, vielleicht ist es wirklich eine, ich würde mal sagen, eine spezielle Form der Bisexualität. Du bist nicht wirklich bisexuell, also würdest du auch Spaß daran haben, mal mit einem Mann ins Bett zu gehen? Nee, das habe ich definitiv nicht. Das stößt mich ab. Also. Aber muss man denn immer so ein Kästchen finden, um sich einzuordnen? Ich meine, wir alle wissen doch mittlerweile, dass Sexualität und Erotik ein so vielschichtiges Gebilde ist. Ja, dass wichtig das ist doch entfalten können und so, dass es da sicherlich einige Variationsmöglichkeiten gibt. Ja. Hat man ja bei meiner Vorrednerin auch gesehen, dass sie auch sehr freizügig ist. Ich finde einfach wichtig, dass du etwas gefunden hast, woran du Spaß findest und wo du dich ausleben kannst. Ja, aber dumm, dann kann ich aber meine Zukunft nicht mitgestalten. Nee, muss ich ablegen oder. Also die Zukunft, du hast das jetzt mehrfach schon erwähnt. Ich glaube, der Hauptknackpunkt ist, du kannst mit einem transsexuellen Menschen keine klassische Familie gründen. Ist das so? Nein, ist richtig. Das ist das. Und ich habe auch kein Interesse, ob es jetzt machbar ist, ja, diese homosexuellen Ehen, dass man dann ein Kind adoptiert oder sowas. Darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich darum, dass ich wirklich eine Ehe, eine Beziehung, eine Zukunft mit einer Frau aufbauen möchte. Ja, gut, dann. Also wenn du das so ganz klar sagst. Aber trotzdem habe ich aber trotzdem dieses sexuelle Bedürfnis mit transsexuellen Sex zu vorziehen. Ich würde ja mal, du bist ja noch im zarten Alter von 32. Oh, danke schön. Das hoffe ich jetzt ganz gerade. Ich würde ja erstmal an der Stelle dieses noch weiter auszuleben versuchen. Und vielleicht auch mich mal einlassen auf eine nähere emotionale Beziehung mit einem transsexuellen Menschen. Um dich einfach mehr zu erkunden, wie du da tickst. Und wenn das von großem Gewicht wäre, sagen wir mal, da würde sich vielleicht sogar eine große Liebesbeziehung raus entwickeln, dann heißt es, diesen klassischen Kinderwunsch und klassischen Familienwunsch einfach hinten anzustellen. Weil ich finde, einfach entscheidend ist die Liebe. Und wenn du nun mal eine Liebe findest mit einem solchen Menschen, dann ist das der richtige Weg. Mhm. Aber jetzt theoretisch darüber nachzudenken, finde ich sinnlos. Stürze dich doch noch mehr in diese Welt hinein und geh auch mal aus diesem prostituierten Milieu raus. Es gibt doch sicher wunderbare transsexuelle Menschen auch, die du eben, die ganz normal leben. Natürlich ja, gut, wenn ich jetzt in Köln leben würde und in diesem Szenekneipen verkehren würde, würde ich sicherlich früher oder später mal jemanden kennenlernen. Aber ich komme hier aus Ostwestfalen-Lippe, das ist nun nicht gerade unbedingt eine Hochburg. Ja, da musst du dich ins Auto setzen und ein bisschen rausfahren, das stimmt. Ja, richtig, das stimmt schon. Also, ich würde auf dieser Schiene erstmal weiter mich versuchen, mich erproben und Erfahrungen sammeln. Ja. Und ich glaube, dass sich das dann von ganz alleine ergibt, dass du spürst, wohin der Weg geht. Ich würde mich jetzt nicht mit dem Kindergedanken und der klassischen Familie, so wie du es dir bisher... Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spießig an, oder? Nein, aber absolut nicht. Das ist doch ein ganz normaler Wunsch, den sehr viele Menschen haben. Naja, eben, manch auch. Vielleicht relativiert sich dieser Wunsch, wenn du in eine Liebesbeziehung mit einem solchen Menschen kommst. Vielleicht aber auch sagst du, wenn du erstmal noch einen näheren Kontakt mit einem transsexuellen Menschen hast, dass du sagst, nee, das ist es doch nicht. Ich möchte doch den klassischen Weg gehen. Versuch es. Und dann meldest du dich bei mir nochmal. Ja gut. Okay. Alles Gute, Ralf. Julian, ich wünsche dir auf jeden Fall nochmal alles herzlich Gute für dein Bundesverdienstkreuz. Ja, vielen Dank. Sehr nett von dir. Dir und deinem Team auf jeden Fall schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Danke, dir auch schöne Weihnachten, alles Gute. Okay. Tschüss. Danke, ne? Tschüss. Katrin, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Katrin. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich verheiratet bin und nebenbei noch Telefonsex mache. Warum? Einfach nur aus Spaß. Also ich verdiene kein Geld dabei. Wie, du verdienst kein Geld dabei? Nein. Was ist denn das? Beutet man nicht aus, oder wie? Nein, also es gibt ja diese 0190er-Nummern für Männer, die dafür schon bezahlen müssen. Und das gibt's halt auch für Frauen, aber dann halt also kostenlose Telefonnummern. Und ja, ich verdiene halt dann kein Geld dabei, mache das also nur zu meinem Vergnügen. Moment, aber du bist Anbieterin quasi? Ja. Und also bei dir rufen Männer an oder rufen Frauen an? Nein, also bei mir rufen die gar nicht an. Also ich gehe auf die Line. Ach so. Und jetzt verstehe ich. Sagt dann so praktisch, ja, hallo, da bin ich. Und die Männer können sich dann halt durchstellen lassen. Ich verstehe. Mhm. Du bist aber verheiratet. Ja. In deinem Alter von 19 Jahren. Das ja. Eine frühe Heirat darstellt. Wann hast du geheiratet? Ich habe jetzt vor 3 Monaten geheiratet. Erst vor 3 Monaten? Ja, erst. Und seit wann machst du diese Telefonsex-Späße? Seit einem halben Jahr ungefähr. Weiß dein Freund, dein Mann das? Also ich glaub's nicht. Also ich denke also, mal, dass er es ahnt, aber direkt weiß er es nicht. Wie oft machst du das? Ja, so 2-3 Mal die Woche. Wo ist dein Mann dann? Auf der Arbeit. Auf der Arbeit? Ja. Wie weit geht es denn bei dem, ist das richtig so harte Nummer und Telefonsex mit allem drum und dran? Ja, es kommt drauf an, also manche Männer, die rufen halt da an, um sich einfach irgendwie auszuheulen oder... Mhm. Achso, du bist da auch Seelsorgerin unter Umständen. Ja, so kann vorkommen, ja. Ja. Aber es kann auch knallharter Sex vorkommen. Ja. Und den machst du dann auch mit am Telefon? Es kommt halt auch drauf an, auf meine Laune. Also manchmal mache ich da wirklich mit oder erzähle den Männern halt dann einfach auch irgendwas. Ja, also es gibt alles. Du erzählst es. Es gibt die Variante, dass das nur gesprochen wird. Genau. Es gibt die Variante, dass du Theater spielst. Genau. Aber auch die, dass du wirklich auch sexuell erregt bist. Ja. Und dich auch befriedigst während des Telefonates. Ja. Mit Orgasmus. Ja, genau. Ja. Warum machst du das, wenn du verheiratet bist? Frisch verheiratet bist? 3 Monate erst? Ja. Ja, ich habe das aber auch schon vorher, also mit ihm habe ich das vorher auch gemacht, weil wir früher eine Fernbeziehung geführt haben. Und dann... Ach, mit deinem Mann hast du auch Telefonsex gehabt? Genau, ja. Ist ja nichts gegen einzuwenden. Nee. Ja, das ist einfach Spaß, Langeweile auch manchmal. Was machst denn du in deinem Leben, in deinem... normalen Alltagsleben? Ja, also im Moment bin ich leider Hausfrau und habe halt ja dann den ganzen Tag auch Zeit. Ja, ein Kind habt ihr nicht? Nee. Und warum jobbst du nicht oder versuchst du irgendwie zu arbeiten? Ja, doch, versuche ich schon, also eine Arbeit zu finden. Das ist, kann ich ja nicht davon leben, also bekomme ja nichts dafür. Ja, hast du eine Ausbildung gemacht? Nee. Warum nicht? ja, Schule abgebrochen und Warum die Schule abgebrochen? Wegen meinem Freund. Mit dem du jetzt verheiratet bist? Genau. Warum hast du wegen dem die Schule abgebrochen? Ja, Dummheit, sag ich. Allerdings. Ja. Welchen Abschluss hast du? Bis zu welchen Klasse bist du gekommen? 11. In die 11. Also die Fachoberschulreife hast du? Nee, hast du nicht. Also ich habe ein halbes Jahr vorher aufgehört, leider. Also nur du hast die mittlere Reife? Habe ich auch nicht. Also ich war kurz vor der mittleren Reife und dann habe ich aufgehört. Ach so, ja, natürlich. Jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Also nicht mehr die mittlere Reife. Nee. Also Hauptschulabschluss. Ja. Und hast wegen des Freundes, wegen der Liebesbeziehung die Schule abgebrochen? Genau. Hat er das gewollt? Nee, er hat mich schon ziemlich runtergemacht. Aber ich habe gedacht, nee, das ist große Liebe und das muss ich jetzt machen. Aber das verstehe ich überhaupt nicht. Man kann doch die große Liebe haben, die große Liebe leben und dann auch seine Schule machen. Andere Leute werden Professoren neben der großen Liebe. Ja, ich weiß nicht, ich war damals auch ziemlich naiv und habe gedacht, nee, ich muss jetzt meinen Dickschädel durchsetzen und habe das halt gemacht. Also jetzt bereue ich es auch fürchterlich. Ja, das heißt, du bist auch schon einige Jahre mit deinem Freund, also mit deinem jetzigen Mann befreundet. Also wir sind seit 2 Jahren zusammen. Seit 2 Jahren. Ja. Da warst du aber auch schon etwas älter, naja, das kommt so ungefähr hin, ne? Als du dann in der 11 warst, in der 10. Ja, 17. 17, genau. Mhm. Mhm. Was meinst du denn, was er sagen würde, wenn er das erfährt? Ich weiß es nicht, also ich denke mal schon, dass es erstmal ziemlich Krach geben würde. Mhm. Es ist ja schon, ich finde auch ganz klar, auch eine Form des penetranten Fremdgehens. Wenn auch nicht im direkten Kontakt, das ist safe, hundertprozentig safe. Ja. Aber es ist Fremdgehen, finde ich schon. Also ich habe, er ist nicht wirklich eifersüchtig, also er sagt jetzt nicht, also ich darf keinem anderen hinterher gucken oder so, er ist nicht wirklich eifersüchtig, aber ich denke mal, das wird ihm dann schon mal zu denken geben. Ja klar, wie ist denn eure Sexualität, also wenn du mit ihm zusammen bist? Also da denke ich überhaupt nicht an den Telefonsex. Ja. Und da gibt es nur ihn und mich und das ist eigentlich ganz normal. Und das gefällt dir auch und das ist schön und leidenschaftlich und so. Ja. Mensch, Katrin, dann reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Ich finde, dass du dich zu sehr gehen lässt. Ja. In jeglichem lässt du dich zu sehr gehen. Einmal jetzt in deinen Gelüsten, auch wenn du viel alleine zu Hause bist, muss das ja nun, auch wenn dir vielleicht mal der Sinn danach steht, muss das ja nun wirklich nicht sein. Das ist ich finde schon ein Hintergehen deines Freundes. Was ihn kränken würde und verletzen würde, bin ich sicher. Ja. So, und das andere ist, ja, setz dich mal auf deinen Hintern und versuche, wenn du auch keine Arbeit hast im Moment, mach deine Schule nach. Mach zumindest die mittlere Reife nach. Du hast doch Zeit. Ja. Oder? Ja. Wie groß ist euer Haushalt? Wie viele Zimmer habt ihr? 2 Zimmer. Ja, also erzähl mir nichts. Du hängst denn wirklich den ganzen Tag zu Hause rum? Ja. Ist das denn nicht für dich auch irgendein Wunsch, dass du sagst, ich würde eigentlich auch doch gerne ein bisschen auf eigenen Beinen stehen, vielleicht den Beruf ausüben, den ich mir so früher erwünscht habe? Wäre das nicht... Ja, natürlich. Ja. Das wäre schon... Was war so früher dein Wunschtraum, was du gerne mal beruflich gemacht hättest oder machen würdest? Also Arzthelferin oder sowas. Ja. Also, ja. Gut, ja, ist ein guter Beruf. Aber da musst du natürlich auch die Voraussetzungen mitbringen. Eben. Aber das wäre doch ein schönes Ziel, wenn du sagst, okay, ich möchte eine Ausbildung als Arzthelferin machen. Jetzt mache ich erstmal die Schule nach. Ja. Du bist noch jung, mit 19 ist das gar kein Ding, dass du zumindest die mittlere Reife nachmachst. Ja. Und dann kommst du ja auf ganz andere Gedanken. Ist denn die Beziehung zwischen dir und deinem Mann eigentlich so in Ordnung? Oder streitet ihr auch viel? Sind da Spannungen? Nein, gar nicht. Also das ist hundertprozentig da. Also guck mal, was du auch riskierst. Ja. Wenn der das rauskriegt, dann bestünde ja die Gefahr, dass vielleicht eure ganze Beziehung einen Knacks kriegt. Ja, könnte passieren. So, und das ist diese blöde Telefoniererei, sage ich mal, wirklich jetzt nicht wert. Ja. Vor allem, wenn du auch noch schönen Sex mit deinem Freund, mit deinem Mann hast, dann ist es doch alles gut. Das ganze Leben muss sich verändern. Jetzt kümmere dich darum, wie man das macht mit der Abendschule. Mhm. Ja? Ja. Und, zieh das Telefon aus der Wand, wenn du wieder in Versuchung gerätst. Ja. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Danke gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. 111. Stefanie, 36 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Stefanie. Was ist dein Thema? Mein Thema ist folgendes. Und zwar, ich habe mich im Mitte Jahres von meinem Partner getrennt. Nach wie vielen Jahren? 18. Nach 10 Jahren? 18 Lange Jahre. Zeit. Ja. Mhm. Und das Hauptproblem bei mir ist eben dieses, ich bin Frührentnerin seit 98. Warum? ich bin an Multiple Sklerose erkrankt. Ah ja. Und jetzt durch die Trennung habe ich eben enorme Ausgaben. Also von meiner Rente bleiben mir 143 Euro. Mhm. Und ich bin mit dem Gedanken eben nebenher Geld zu verdienen. Ja. Weil aufgrund meiner Krankheit habe ich eben Handicaps. Ja. Wo eben viele Arbeitgeber sagen, ja, was wollen wir denn mit der? Die kann nicht lang stehen, die kann nicht lang sitzen, die kann nicht lang gehen. Ja. Bist du denn noch so relativ fit oder sitzt du im Rollstuhl schon? Nö, ich bin relativ noch fit. Ja. Mhm. Ja. Also ich kann auch mit den Händen alles machen und mit den Füßen alles ja. machen. Nur wenn ich eben länger sitze und dann aufstehe, dann habe ich eine leichte Spastik in den Füßen. Ja. Und wenn ich gehe nach 100 Meter, 150, bekomme ich eine Fußheberschwäche. Ein was? Eine Fußheberschwäche, da kann ich den Fuß beim Schritt machen nicht mehr anheben. Ach so. Mhm. Und dann stolpere ich oft. Mhm. Und ja. so jemand stellt halt jemand ein. Aber du wirst Geld nebenher verdienen. Wie willst du es denn dann machen, wenn du so große Probleme hast, einen Arbeitgeber zu finden? Das ist eben das Problem. Ich bin mit dem Gedanke, eine unseriöse Tätigkeit nachzugehen. Eine unseriöse Tätigkeit? Ja, also was heißt das? Ja, entweder irgendwo in so einer Begleitagentur oder im Notfall auch Prostitution. Aha, also nebenher etwas Geld zu machen als Hure. Ja. Ja, muss man so sagen dann. Mhm. Aha. Hast du irgendwie, irgendwann, irgendwo mal Kontakt zu diesem Milieu gehabt? Kontakt direkt, E-Mail-Kontakt, ja. Aber du kennst keine, du hast keine Freundin, die als Hure gearbeitet hat oder arbeitet? Nee, gar nicht, nix, überhaupt gar nicht. Nix, schreckt dich dieser Gedanke mehr ab oder fasziniert er dich mehr, wenn du dir das vorstellst? Ich verkaufe mich, verkaufe meinen Körper, um Kohle zu verdienen, mehr Kohle zu haben. Er schreckt mich ab. Ja. Warum schreckt er dich ab? Irgendwo auf einer Seite bin ich mir zu schade dafür. Ich könnte mir vorstellen, wenn du mit dem Gedanken spielst, dass du dir das auch schon minutiös ausgedacht hast. Wie wird das sein beim ersten Mal? Da ist der erste Kunde, der erste Freier. Mit dem muss ich ins Bett gehen. Mhm. Wenn du dir das so vorstellst, auch wirklich in den Einzelheiten, in den kleinsten Einzelheiten, wie ist dir dazu Mute? Ich glaube, ich würde wegrennen. Also ein Ekelgefühl. Ja. Ich habe mir so im Internet erkundigt und da bin ich auf etwas gestoßen, auf ein Stelleangebot, wo einer geschrieben hat und der hat mich auch dann angerufen, wir haben telefoniert miteinander, ich habe ihm aber nur die Handynummer gegeben und es wäre ein Angebot für eine Erotikaufnahme und er hat mir das so erklärt, das wäre in München. Ich komme dann da hin, also vom Bahnhof ab und bla bla bla, und dann fahren wir in eine Wohnung. Und da steht dann die Kamera und das wird dann gefilmt, da ist nur er und ich in dem Raum. Und wir werden dann beide gefilmt während des Aktes. Achso, das ist dann schon ein Geschlechtsakt mit diesem Mann, ja. der vorher die Kameras aufstellt. Genau. Und die werden dann in die USA verkauft. So hat er dir das erzählt? Ja, am Telefon, ja. Und? Heute erst. Heute erst? Ganz frisch. Und wie viel Geld würdest du dafür bekommen? 300 US-Dollar. 300 US-Dollar? Mhm. Also ungefähr 300 Euro. Ja, ungefähr, ja. Ja. Als er dir das erzählt hat, und du hast heute Nachmittag oder wahrscheinlich vorhin am Abend auch drüber nachgedacht, genau was diese Sache anbelangt und diese Szene anbelangt, was denkst du darüber? Puh. Ich weiß nicht, ich bin momentan mit meinen Gedanken so durcheinander. Der erste Gedanke war, oh Gott, wo bringe ich das Geld auf, dass ich nach München fahren kann? Und der zweite Gedanke war dann, ob das irgendwo überhaupt Hand und Fuß hat. Was passiert danach? Wer kommt dann ins Zimmer rein und schleppt mich ab oder so? Ja. Dass ich vielleicht dann irgendwo in einem Bordell oder in einem Puff lande. Ja. Vor dem habe ich halt Angst. Vor dem hast du Angst? Darüber hinaus wahrscheinlich sind diese Vorstellungen der Einzelheiten, die da passieren, wie du es gerade auch schon erzählt hast, die ja auch nicht so angenehm. Nee. So Stefanie, weißt du, was ich für einen Eindruck habe von dir? Was für ein? Ja, dass du eine nette, sensible Frau bist. Bin ich ja auch. Ja. Die für alles Mögliche Talent hat oder vielleicht auch allen möglichen Spaß hat. Aber für dieses Gewerbe, das Hurengewerbe, überhaupt nichts ist. Ja, das überhaupt nichts ist. Ich glaube, so wie du, deswegen habe ich gerade auch immer wieder so nachgefragt, was empfindest du, wenn du dir das so detailliert vorstellst? Ich glaube, dass es dir dabei und danach, abgesehen von den Gefahren, die damit verbunden sind, Reise nach München und da zu irgendjemandem gehen, dass es dir seelisch danach hundsmiserabel geht, du auf dem Zahnfleisch gehst, dass du keine Achtung vor dir selbst hast und es dir einfach nicht gut tut. Es gibt Frauen oder Menschen, die in diesem Gewerbe arbeiten, die sind der Typ, das sind Typen dafür. Die können das auch klar trennen und das respektiere ich auch, das finde ich auch okay. Aber ich glaube, dass es bei dir schlecht ist, dass es nicht in Ordnung ist. Mach es nicht, suche dir irgendwas nebenher, was anderes. Ich weiß, du hast es gerade schon gesagt, es ist sehr schwer, aber es muss irgendeine Möglichkeit geben. Wie viel Geld brauchst du denn zusätzlich im Monat, um einigermaßen über die Runden zu kommen? 200 Euro, das muss doch irgendwie, du kannst telefonieren, könntest du auch am Telefon arbeiten zum Beispiel. Mhm. Irgendwas im Callcenter oder ich weiß es nicht, irgendwas, aber doch nicht auf den Strich gehen oder sowas machen, was du dir da vorgestellt hast. Ich habe in der ganzen Wohnung Heizung ausgeschalten, damit ich da Heizkosten spare. Ich habe vor, eine Lebensversicherung zu kündigen, damit ich da den Rückkaufswert kriege, wobei mir dann sowieso keine Lebensversicherung mehr nimmt. Nur, dass ich eben einigermaßen über drunter komme. Ich verkaufe in eBay Sachen, an denen, wo ich hänge, nur, dass ich ein bisschen mehr Geld habe. Stefanie, ich respektiere das und ich finde es auch schlimm, dass du in so eine Notsituation jetzt geraten bist. Aber was meinst du, wie viele Menschen in ihrem Leben immer wieder mal oder nur einmal in schlimme finanzielle Sorgen geraten? Wie viel uns jetzt wahrscheinlich zuhören, die auch sehr, sehr, sehr wenig Geld haben und die nicht im Entferntesten auf die Idee kämen, zu sagen, ich gehe auf den Strich deshalb. Ich argumentiere jetzt nicht moralisch, nach dem Motto, das tut man nicht, das ist oder so. Ich argumentiere aufgrund meines Eindrucks, den ich von dir habe. Ich könnte schwören, dass es dir nicht gut tut und dass du dir dahinter, dass es hinterher noch schlimmer für dich ist als jetzt. Dann hast du vielleicht ein paar hundert Euro mehr, aber dein Befinden und dein Gefühl ist völlig am Boden. Ja klar, einige haben auch gesagt, ich soll auf Sozialamt gehen, aber das kommt für mich nicht in Frage, weil sobald ich da hingehe, dann kommen die zu meinen nächsten Verwandten und es werden in dem Fall meine Eltern und fragen dann die, ob denn die für mich aufkommen können. Mhm. Und da bin ich einfach zu stolz dafür. Meine Eltern haben mich jahrelang großgezogen und das wollen sie auch nur weiterzahlen für mich. Du bist also zu stolz dafür, dass deine Eltern dir ein bisschen Kohle geben, aber du würdest auf den Strich gehen. Mhm. Wo ist da der Stolz? Also, ich finde, das ist natürlich ein gutes Stichwort mit dem Sozialamt. Ich weiß ja gar nicht, du bist eine erwachsene Frau von 36, ob die Eltern dann noch rangezogen werden, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Aber meine Psychologin, die im Hintergrund arbeitet, die weiß solche Sachen. Ich finde, dass man erst alles Mögliche ausreizen sollte, was möglich ist. Und auch selbst dann, wenn alles ausgereizt ist, tu es nicht, Stefanie, tu es für dich nicht. Das ist wirklich mein Eindruck. Du wolltest ja auch nur wahrscheinlich eine neutrale Meinung hören dazu. Ich habe jetzt nicht immer mit dem, wo ich drüber reden kann. Ja, das ist ja auch eine heikle Sache. Damit kann man ja auch nicht mit Tante Trutchen reden, ne? oder mit irgendjemandem. Ja. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt. Jetzt bin ich gespannt, was meine Psychologin dir noch sagt. Das wird die mir hinterher erzählen. Das ist die Anna. Du legst bitte auf und Anna ruft dich an. Ja. Alles Gute. Okay, danke, Domian. Tschüss. Margret, 27 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, hallo Margret. Ja, ich bin 28. Oh, dann mache ich dich zu einem ganz jungen Ding. Jung bin ich ja eigentlich dann doch noch, aber ja, es ist... Also Margret, 28, nicht 27, ich bitte um Entschuldigung. Ja, kein Problem. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist da doch etwas heikel, weil ja, ich habe da so eine Manie. Ich mag es halt nicht, als Katze zu verkleiden und auch oft, also nachts auch vor allem, weil ich mich dann doch eher als Katze fühle als Mensch. Als Katze zu verkleiden? Ja. Habe ich noch nie gehört. Wie verkleidest du dich als Katze? Also Kostüm? Oder welches? Ja, ich habe ein Kostüm auch selber genäht. Ja? Also mehrere. Ja. Noch mehr, manche von den Anfangszeiten, die aber nicht mehr so gut sind. Also jetzt, die sind besser einfach, die ich jetzt... Also du siehst dann wirklich aus wie also das Kostüm sieht aus wie ein Katzenfell mit einem Schwanz hinten. Ja, genau. Und auch so ein Katzenkopf? Genau, ja. Ach. Aber der Katzenkopf, der ist auch, da habe ich mir auch ein bisschen noch Hilfe genommen an so Karnevalskostüm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne das aus dem Karneval, solche Kostüme. Ja, oder? Nee, ist aber kein Karnevalskostüm, das ist schon, habe ich schon selbst gemacht. Ja, aber da kann man sich das so vorstellen, dass man im Karneval begegnet, ja, waren ja schon mal. Ja, es sieht schon auch so aus. Also höre. Ich sehe auch dann aus wie eine Katze. Katze. Welche Farbe? Ich habe sie in mehreren Farben, aber ich mag am liebsten also das Schwarze, ja, weil ich auch schwarze Katzen also selber auch ja, sie sind mir sehr sympathisch auch. Ja. Meistens, es ist ja immer unterschiedlich, aber so, ich selbst fühle mich als schwarze Katze. Ja, jetzt, du musst bitte entschuldigen, wenn ich zwischendurch immer ein bisschen schmunzel, ja, wenn du mich sehen solltest gerade. Ja. Ja, weil das klingt ja schon schrill, ne? Und ein bisschen bizarr. Ja, das weiß ich auch. Ich habe auch dein Team da auch gesagt, dass ich weiß, ich bin nicht ganz vielleicht der Norm entsprechend, aber... kann man so sagen, aber das ist ja nicht schlimm. Viele sind ja nicht der Norm entsprechend und... Aber lass uns einfach drüber reden, das ist ja auch interessant. Ja. So, dann verkleidest du dich abends, wenn es dunkel ist, gehe ich davon aus? Ja, es ist selten, aber es kommt schon vor, dass ich das auch tagsüber mal tue. Nur ist es so, dass ich dann doch... mich nicht so geschützt fühlst. Oder so geschützt fühlst. Ja, so frei. Jetzt. Und wenn ich nachts dann zum Beispiel, ich habe auch einen Garten. Ja. Das ist ganz praktisch, das finde ich auch ganz toll, ja, dass ich noch einen Garten habe, weil... Aber du gehst ja nicht nur in den Garten, sondern auch in andere Gärten rein. Und nee, nein. Ach so, nur... Ja, das geht nicht. Ach so, nur weil in deinem da Garten? Ja auch Zoll, da ist ja auch verzäunt. Ach, du läufst ja nur in deinem Garten rum? Ja. Läufst du dann auf allen Vieren rum? Ja, natürlich. Und was machst du? Ist das ein großer Garten? Es geht. Es ist sehr schön. Also mein Garten, ich mag den sehr gerne. Ja. Es ist also mein liebster Ort auch. Ja. Ich, und dann, was machst du in diesem Garten? Du läufst ja auf allen Vieren rum, ja, als Katze verkleidet und genau. Schnupperst da? Ja, und da sieht aber niemand, weil es ist ja auch nachts dann. Und ja. Ich habe da auch viele Bäume drum. Ja. Und das sieht man nicht. Also hat mich jedenfalls, hoffe ich, oder glaube ich, noch da niemand... gesehen. Schnurrst du auch zwischendurch mal? Ja, natürlich. Das schon, naja. Ich kann auch alle Geräusche. Triffst du auch schon mal eine richtige Katze? Ich habe zwei Katzen. Du hast zwei Katzen? Ja, mit denen mache ich das auch. Ja. Die sind ja meine Freunde. Die sind wahrscheinlich völlig irritiert, wenn Frauchen dann plötzlich auch zur Katze sich verwandelt. Die kennen mich auch. Eigentlich, ich denke mal, oder ich bin mir sicher, die nehmen mich als Katze auf. Die nehmen mich so als Leittier. Hör mal, Margit, das ist ja nun sehr abgefahren. Ja. Sehr abgefahren. 28 Jahre bist du, sagtest du gerade. Ich weiß, ich wirke auch älter. Es ist auch so, dass ich einfach auch älter, ich fühle mich auch nicht wirklich noch. Ja. Wir müssen nicht über das Alter müssen wir gar nicht reden. Das ist gar nicht so interessant. Interessanter ist diese Leidenschaft, die du da hast. Wie lange hast du die schon? Ich habe die also nicht im Kindesalter, kann ich nicht sagen, aber ich hatte schon immer Katzen. Mhm. Es ist so, dass meine Eltern damals, wo ich klein war, nie da waren. Mhm. Und ich hatte halt immer meine Katzen. Mhm. Also und wir hatten damals auch schon vier. Ja. Und also somit ich habe sie geliebt. Somit ist die Katzenliebe entstanden damals. Ja, oh, ja. Wie alt und ich habe mich auch ich habe mich mit denen aber auch verstanden. Ich konnte auch mit denen richtig kommunizieren auf meine Art und Weise. Wann hast du dich zum, wie alt warst du, als du dich zum ersten Mal als Katze verkleidet hast? Oh, war ein bisschen später, weil da hatte ich ja auch, ich habe mich ja auch selbst versucht, dann davon irgendwie, wie alt war ich da? 22. Jetzt frage ich dich was ganz anderes, was mit der Katze eigentlich zu tun hat, weil ich mir gerne so ein Bild von dir machen möchte, wie du drauf bist, wie du lebst. Was machst du beispielsweise beruflich? Ich bin nicht berufstätig. Du bist nicht berufstätig? Warum? Nee, ich habe von meiner Krankenkasse einen Behindertenstatus erteilt bekommen, weil ich auch ein Rückenleiden hatte. Das geht aber auch schon zurück in meine Jugendjahre, weil ich... also ein körperlichen Defekt ist. Genau, kann mich nicht wirklich sehr gut... Also es ist... Okay, du machst nichts, das ist ja dann auch eine Aussage. Hast du einen Freundeskreis? Hast du Menschen um dich herum? Nee. Hast du einen Freund? Nein. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Nein. Hast du schon mal mit einem Mann geschlafen? Ich hatte mein erstes Mal sozusagen und danach auch nichts mehr. War das mein Nachbarsjunge. Ja. Da war ich 15 und das war auch nicht wirklich meine Wahl. Ich wollte das nicht wirklich. Es war so ein Spiel und das ging zu weit und dann dann ist es passiert und es war aber auch nicht toll. Gab es denn dann im Laufe der Pubertät oder auch als du ein junges Mädchen warst, bis hin zur heutigen Zeit, nicht eine Sehnsucht, dass du gerne mit einem Menschen eine Liebe leben würdest? Nee, eigentlich nicht, nein. Es ist so, dass ich dem Menschen sehr fern bin. Mhm. Ich ruf dich jetzt an, weil ich dich ganz gerne mag. Mhm. Du bist so ziemlich der Einzige, so wo ich das sagen kann. Mhm. Den ich so gerne sehe, gerne mag. Mhm. Ansonsten, du bist ja aber auch weit weg im Fernsehen irgendwie. Ja. Ich selbst habe in meiner Umgebung auch keinen Menschen, den ich mag oder... Also du bist, man würde so sagen, eine Eigenbrödlerin. Eine Einsiedlerin. Ja, schon. Eine Einsiedlerin, die zurückgezogen ist. Ja, ich fühle mich auch nicht wirklich als Mensch. Sondern als Katze. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass du... Es klingt sehr, sehr verrückt, was du erzählst. Aber würdest du sagen, dass du eigentlich für dich so deinen Weg gefunden hast und dass du eigentlich ganz zufrieden schon, so bist? Ja, also, ich sage mal, ich brauche keinen Psychologen oder Psychiater oder so. Ich wüsste genau, das würde zu nichts führen. Ja. Ich lebe so, wie ich lebe und du leidest daran nicht, dass du so, nein. so sonderlich, ich sage mal sonderlich lebst. Nein. Hm. Gibt es denn noch Eltern? Die leben deine Eltern noch? Die leben noch, aber mit denen habe ich aber schon abgeschlossen. Ja. Also da habe ich auch nicht. Dabei, die waren auch wirklich nie für mich da. Und wirklich so keine Freundin, keinen nahen Menschen, mit dem du dich mal triffst? Du bist immer alleine. Ich habe eine Nachbarin, die ich ab und zu da so ganz normal grüße. Und da ist aber nichts. Ich habe da jetzt keinen Menschen, mit dem ich mich treffe. Umso erstaunlicher finde ich das und ich fühle mich wirklich geehrt, dass du hier versucht hast durchzukommen und du bist durchgekommen und dann auch den Mut findest, auch jetzt hier in einer so großen Öffentlichkeit zu sein. Ja, ich war ziemlich auch aufgeregt. Ja, das glaube ich. Nochmal zum Thema Katzen zurückzukommen. Du hast ja selbst Katzen. Ja, ich hatte auch mehr, jetzt sind es nur noch zwei. Eine ist vor kurzem auch verstorben und ich hatte auch immer, sonst hatte ich immer vier. Ja. Und, warum ziehst du dieses Kostüm nicht auch mehr und öfter in der Wohnung tagsüber an? Ich ziehe es ja auch in der Wohnung an, nur nicht immer tagsüber, weil tagsüber ist es so, ich muss ja auch zum Beispiel Einkäufe erledigen und... ja, draußen ist mir klar, aber ich meine in der Wohnung. Ja, es ist so, der Tag geht so ziemlich schnell auch vorbei eigentlich. Mhm. Ich meine, ich stehe jetzt nicht unbedingt um 6 Uhr auf. Habe ich mir schon gedacht, wenn ich dann gegen Mittag so einkaufen gehe oder so Sachen erledige, ich habe ja auch ein Auto und dann komme ich nach Hause, dann geht das schnell irgendwie, dann mache ich noch hier und da was und dann ist es auch schon wieder so ein bisschen Dämmerung und dann fange ich schon an wieder. Ist das etwas, worauf du dich den ganzen Tag irgendwie freust? Ja. Dann abends dieses Kostüm anzuziehen? Ja. Hast du da, ich muss es mir richtig vorstellen können, bist du da drunter angezogen oder ziehst du das auf die nackte Haut? Nein, auf nackte Haut. Auf nackte Haut. Das ist ja dann sozusagen meine Haut. Ja. Hat das auch irgendwas Sexuelles? Ja, eigentlich. Also es gibt Zeiten, in denen ich, du kennst das Wort rollig von Katzen. Ja, das kenne ich, ja. Das gibt's bei mir auch. Ja. Und zwar, ja, es ist so wie du das bestimmt schon bei Katzen auch gesehen hast, dann strecke ich mich halt und roll mich auch richtig und halt mich halt an Gegenständen. Ja, das heißt, das kommt dann auch zur Selbstbefriedigung. Ab und zu. Ab und zu, ja. Und das ist auch... Im Garten mag ich das am liebsten. Ja, ich frage das jetzt nochmal, das ist für dich aber durchaus okay. Das ist, es gibt diese rolligen Zeiten, ich sag das jetzt mal so, Aber es ist nicht jede Nacht, dass ich... Ja, ja. Ich meine mit durchaus okay, dass du sagst, das ist für mich mein Leben und ich mache das so gerne. Das ist in Ordnung so. Ja, ja, hast du dich da so den Katzen angepasst? Wie ist das denn mit Lebensmitteln, mit Essen? Isst du auch Katzenfutter? Ja, nachts, vor allem auch aus dem Napf. Ach. Aber, also Whiskas nicht, oder sowas, nicht, was es so gibt? Nein. Nicht Katzenfutter. Zum Beispiel, darf ich das sagen? Ja, sag. Schäber zum Beispiel, das ist so qualitativ, sag ich mal. Da kann man doch schon von essen als Mensch. Ja. Also dann tust du dir das in einen Napf und läufst so... Manchmal auch was anderes auch. Manchmal was anderes. Läufst so wie eine Katze, so elegant läufst du dann zu dem Napf hin und verzehrst... Mit den Katzen auch. Mit den Katzen zusammen und verzehrst das dann. Ja. Das ist völlig, völlig schräg. Ich find's völlig schräg, Margaret. Ich verurteile es nicht, wenn es dein Leben ist, ich habe Respekt davor. Aber ich finde, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Das klingt wie in einem Film für mich. Wie in einem Roman, was du erzählst. Das würde ich gerade in einem Buch lesen. Ja? Ja. Hm. Isst du denn auch normal noch als Mensch? Da sitzt du auch schon mal am Tisch, so ganz normal? Ja, das auch. Zum Beispiel, wenn ich dann tagsüber mal schnell was nehme. Dann nehme ich das so wie ein Mensch auch schnell, dann tue ich mir das halt, dann esse ich das halt mit der Hand oder so und dann, aber ich esse auch jetzt nicht so super viel, dass ich, aber ich freue mich dann auch drauf, dann wenn es halt wie gesagt gern Abend dann irgendwie soweit ist und dann esse ich auch. Hast du für dich das Gefühl eigentlich das haben wir vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass du eigentlich in einen falschen Körper geboren wurdest? Dass du eigentlich lieber in einem Katzenkörper leben würdest? Ja, das natürlich sowieso. Mhm. Auch, aber vor allem an erster Stelle ist, dass ich mich als Mensch nicht wohlfühle. Mhm. Das heißt also nicht wohl, es ist, ich kam nie wirklich mit Menschen klar und auch mit dem Fakt, dass ich einer bin. Mhm. Weil ich auch nicht wirklich so fähig bin, Kontakt mit ihnen zu führen, zu halten auch. Also ich sage jetzt nochmal, das klingt äußerst ungewöhnlich, was du erzählt hast. Ja. Aber es ist eben auch ein Teil menschlichen Lebens, dass einige Menschen in unserer Gesellschaft oder auf der Welt eben so ganz ungewöhnlich leben. Und das finde ich, muss man eben auch respektieren. Und wenn du da mit zufrieden bist und das dein Weg ist, dann soll es auch dein Weg sein. Ja. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es auch sehr interessant, mit dir geredet zu haben, Margit. Ja, und Domian, ich fand das auch, fand dich auch sehr nett und wie gesagt, du bist zwar, ich kenne dich zwar nicht, aber du bist so ein Mensch, ein ganz besonderer, den ich wirklich, also ich bin jetzt ja, du nimmst mich vielleicht jetzt nicht ernst, doch, aber... das habe ich ja nun ausdrücklich gesagt, dass ich dich ernst genommen natürlich. Doch. Aber ich weiß schon, dass das so ist, dass du wirklich ein ganz besonderer Mensch bist. Ich danke dir sehr herzlich. Wie du auch redest und wie du so deine Präsenz einfach. Alles Gute von Herzen. Ja. Gut, dir auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Eleonore. Stimmt's? Ja. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ach, 80 Jahre bist du alt, das ist ja toll. Ja. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, prima. Ich freue mich auch, dass ich noch durchgekommen bin. Ja. Wir müssen uns jetzt nur sehr beeilen. Mensch, ich sag's dir. Um was geht's denn? Domian, der Mann in der Nacht, hat schon so viele Sendungen gemacht. Ja. Oft ist es traurig, dann wieder heiter. Ich hoffe, du machst noch lange so weiter. Viele Leute schauen oder hören dir zu. Deine Bücher habe ich gerne gelesen, obschon ich bei jeder Sendung dabei gewesen. Mein Kompliment und Dank für all die Stunden, wo ich bei euch Unterhaltung und manches Neue gefunden. Das Bundesverdienstkreuz hast du verliehen bekommen. Das hat mich stolz und glücklich gemacht. Mein Glückwunsch dafür in der heutigen Nacht. Es gönnt dir wohl ein jeder, der es gelesen hat. Nur zwei haben es gratuliert. Das machte mich einfach platt. Zum Weihnachtsfest das Allerbeste. Dir und die mit dir im Bunde. Fürs neue Jahr das Allerbeste für dich und deine gute Runde. zum guten Schluss und nun am Ende reich ich zum Glückwunsch dir noch beide Hände. Für mich bist du ein klasse Mann. Ein gutes, gesundes neues Jahr wünscht dir und euch eine Omama. Eine Omama. Ich finde es ganz toll. Ja. Am liebsten würde ich jetzt, dass ganz viele Leute applaudieren, Eleonore. Das ist ja ein tolles Gedicht, was du extra jetzt für uns und für mich gedichtet hast. Ja, ich habe noch mehrere Gedichte und die liegen alle hier, weil ich dann immer nicht durchgekommen bin. Aber Domian, wir haben schon zweimal telefoniert. Das kann sein, ja. Ja, und zwar, wenn du dich erinnerst, diese Sache mit der Gestapo. Ja, ich erinnere mich. Ja. Aber... nochmals vielen, vielen Dank. Da sitzt man ja doch eine ganze Weile dran, ehe man sowas zusammengedichtet hat. Und nein, musst du das mache ich aus dem Lameng, das habe ich von meinem Vater geerbt. Ja. 80 Jahre, so ein tolles Alter. Ja. Mensch, bist du denn noch einigermaßen fit? Ach ja, die Beine wollen nicht mehr so, ja. Aber im Großen und Ganzen, der Geist ist noch munter und frisch. Hör mal, du hast doch gerade mitgehört, was deine Vorgängerin erzählt hat. Also hör mal, das hat mich einfach umgehauen. Unglaublich, ne? Hast du in deinem langen Leben sowas schon mal gehört? Nein. Also es gibt Sachen, wo ich immer sage, das gibt es nicht. Ja. Und trotzdem gibt es ja. das. Ne? Und immer wieder hören wir das hier in der Sendung. Und es gibt immer wieder neue Dinge, von denen man denkt, das kann es nicht geben. Und wir erfahren es hier. Hör mal, diese Sendung ist für mich, also ich kann dir nicht sagen, ein Lebenselixier. Das ist schön, dass du das sagst. Weil ich da Sachen erfahre, die mir also überhaupt nicht bekannt sind. Ja. Und weil man Sachen hört, wovon man nicht glaubt, dass es die geben genau, könnte. Genau, ja. Das geht mir ja auch immer wieder so, trotz der vielen Sendungen, die wir schon also gemacht haben. Also man merkt dir auch die Überraschung an. Ja. Und ich empfinde das ganz genauso. So, meine Liebe, ich wünsche dir von Herzen schöne Weihnachten. Ja, ich euch auch allen. Und toi, toi, toi fürs neue Jahr. Ich melde mich im neuen Jahr wieder. Bleib schön gesund und melde dich. Mache ich. Eleonore. Ja. Tschüss. Und morgen denke ich an dich. Das ist ja lieb von dir. Du weißt ja warum. Ich weiß warum. Ja. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir nochmal da, in diesem Jahr. Nochmal mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr auch morgen wieder anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss.